Keine Erfahrung, bei der ich in Sprachen rede und mich selbst erbaue. Keine Erfahrung, wo ich Kraft bekomme, um meinen eigenen Sieg zu erlangen. Keine Erfahrung, die mich zu einem erfolgreicheren christlichen Leben bringt. Ich brauche eine Erfahrung, bei der ich eine derartige Kraft erhalte, dass ich ein Zeuge mit dem übernatürlichen Auftreten des Heiligen Geistes sein kann, wo ich so furchtlos werde, dass ich bereit bin, für Jesus zu sterben. Das ist es, wonach Gott sich sehnt. Die Frage ist, sehnen wir uns auch so danach? Mit Sicherheit werden wir dann in kürzester Zeit eine Ernte von vielleicht 1 Milliarde Seelen einholen. Reinhard, mit welcher Technik erreichen wir das? Ich lehre keine Techniken, ich lehre über das Herz. Das verzweifelte, sehnsuchtsvolle Herz wird alles erleben, was Gott hat. Wenn ich auf meine über 30 Jahre im Dienst für Jesus zurückschaue, ist fast alles, was ich mit Gott erlebt habe und was bedeutsam war, aus einem sehnsuchtsvollen, verzweifelten Herzen heraus entstanden. Ich habe die 7 Schritte für ein erfolgreiches christliches Leben nicht gelernt. Diese Idee hat mir nie wirklich gefallen. Wann immer ich voller Sehnsucht war, habe ich einen Weg gefunden, die Dinge, die Gott für mich bereithält, zu ergreifen. Als ich voller Sehnsucht versuchte, den neuen Bund zu verstehen, habe ich einen Weg gefunden, ihn zu begreifen. Als ich ganz aufgelöst war und die hoffnungslosen Kinder von den Straßen Brasiliens retten wollte, fand ich einen Weg, dies zu tun. Als mein Herz wieder für die deutschsprachige Welt entflammte, wie damals, als ich jung war, fand ich einen Weg, sie zu erreichen. Ich kann dir keine technischen Tipps geben, wie du mit dem Heiligen Geist getauft werden kannst. Das tut mir leid. Aber ich kann dir sagen, dass es die Promise von Jesus und die Desperate will haben. Dies ist ein Versprechen von Jesus und die Hungrigen werden es bekommen. So Jesus said, it's for you, you are his disciples. Jesus sagt, es ist für dich, du bist sein Jünger. Aber ehrlich, viele von uns sind nicht verzweifelt, weil wir mit unserem kleinen Leben zufrieden sind. Maybe we're not happy with our own personal lives. Vielleicht sind wir mit unserem eigenen Leben nicht glücklich. But the truth is, we're not really desperate to see people saved. Aber die Wahrheit ist, wir sind nicht wirklich verzweifelt, wenn es darum geht, Menschen zu retten. In general. Ja, ich spreche allgemein. So once we feel the burden of God's heart for the lost, wenn wir die Last des Herzens Gottes für die Verlorenen fühlen, then we will also become desperate for the baptism of the Holy Spirit because we need that to reach the lost. Dann werden wir auch verzweifelt nach der Taufe des Heiligen Geistes und sehnen, denn wir brauchen sie, um die Verlorenen zu erreichen. So look at the example of Jesus Christ himself. Schau dir das Beispiel von Jesus Christus an. It is really interesting that Jesus did not start his public ministry until Es ist wirklich interessant, dass Jesus seinen öffentlichen Dienst erst begann, nachdem er im Heiligen Geist getauft worden war. Now remember, denke daran. The Holy Spirit in you is different from the Holy Spirit upon you. Der Heilige Geist in dir ist etwas anderes als der Heilige Geist auf dir. The Bible says, when Jesus came out of the water of baptism, the Holy Spirit came upon him like a dove. In der Bibel steht, dass der Heilige Geist wie eine Taube über Jesus kam, als er aus dem Wasser kam. And it remained on him. Und er blieb auf ihm. The first sermon that Jesus preached, die allererste Predigt, die Jesus hielt, in Lukas Kapitel 4, er kam aus der Wüste in der Kraft des Heiligen Geistes. Ist das nicht interessant? In Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist kommt. Dann sagt die Bibel, dass Jesus mit der Kraft des Heiligen Geistes aus der Wüste kam. Baptism of the Holy Spirit is power. Then I can assume that Jesus was baptized in the Holy Spirit when he came out of the water. Wenn die Taufe mit dem Heiligen Geist Kraft bedeutet, dann kann ich davon ausgehen, dass Jesus mit dem Heiligen Geist getauft war, als er aus der Wüste kam. What did he do? Was tat er? He went into the synagogue. Er ging in die Synagoge. He said, "Give me the scroll." Er sagte, gebt mir die Schriftrolle. He opened the beautiful passage of Isaiah. Er öffnete den wunderschönen Abschnitt aus Jesaja. Was steht darin? The Spirit of the Lord is where? Inside of me? Der Geist des Herrn ist wo? In mir? He said, the Spirit of the Lord is upon me. Der Geist des Herrn ist auf mir, sagte er. That's the baptism in the Holy Spirit. Das ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. I believe Jesus was baptized in the Holy Spirit and he was not allowed to start his ministry before that. Ich glaube, dass Jesus mit dem Heiligen Geist getauft wurde und seinen Dienst erst danach antreten durfte. Neither were the disciples. Genauso wenig die Jünger. Not allowed to start. Sie durften nicht beginnen. Acts chapter 10 verse 38 has been such a scripture to my heart. Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 38 hat mich sehr tief berührt. God anointed Jesus of Nazareth. Als Gott Jesus von Nazareth salbte, what's anointing? Was bedeutet Salbung? Anointing is not take a little drop and put it over your forehead. Salbung bedeutet nicht, einen kleinen Tropfen zu nehmen und ihn auf die Stirn zu geben. They knew what anointing was. Sie wussten, was Salbung ist. You put a whole flask full of oil and you dumped it all over the people until people were immersed. Man nimmt ein ganzes Fläschchen voll Öl und schüttet es über die Person, bis diese von Öl durchtränkt ist. That was anointing. Das war Salbung. So when Jesus said, when the Bible says that God anointed him, it means he was immersed in the Holy Spirit, which is a baptism in the Holy Spirit. Wenn die Bibel sagt, dass Gott ihn gesalbt hat, bedeutet das, dass er in dem Heiligen Geist getaucht wurde. Und das ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Schau, Apostelgeschichte 10, 38. Als Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist und Kraft salbte. Schau. You shall receive power when the Holy Spirit comes. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist kommt. Jesus kam in der Kraft des Heiligen Geistes aus der Wüste. Gott salbte oder taufte Jesus mit dem Heiligen Geist und Kraft. Und er ging umher, tat Gutes und heilte alle, die vom Teufel geplagt waren. So if Jesus needed it, how more do we need it? Wenn Jesus das brauchte, wie viel mehr brauchen wir es dann? So remember this. Denk daran. Every single Christian who wants to be an effective witness for Jesus. Jeder einzelne Christ, der ein wirksamer Zeuge Jesu sein will, does not need one more Bible school. Braucht nicht noch eine Bibelschule. Look, if you want to go to Bible school, go wherever you want to, do whatever you want to. Wenn du zur Bibelschule gehen willst, dann geh wohin du willst, tu was immer du willst. Every Christian who wants to be a successful witness of Jesus Christ. Doch jeder Christ, der ein erfolgreicher Zeuge von Jesus Christus sein will, what he needs is this experience of the power of the Holy Spirit upon him. Braucht die Erfahrung, dass die Kraft des Heiligen Geistes auf ihn kommt. Remember this. Denke daran. It's very interesting that in my understanding, es ist sehr interessant, nach meinem Verständnis, that we have made speaking in tongues the wrong emphasis. Dass wir die Sprachenrede zum falschen Schwerpunkt gemacht haben. Wenn ich sage zum falschen Schwerpunkt, dann meine ich das wie folgt. Ich würde nie sagen, es ist nicht wichtig, in Sprachen zu reden. Das würde ich nie sagen. Now look. Schau. Yes, speak in tongues. Paul said this. Ja, rede in Sprachen. Paulus sagte Folgendes. I'm glad that I speak in tongues more than all of you. Ich bin froh, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle.